Schau noch mal ein. Scheiß Bass hab ich heute erwischt. Der Mensch ist ein Tier. Da weiß ich, was er tut. Macht alles kaputt. Was ist noch tot? Denn es ist nur die Sünde. Wir halten für uns. Wir machen uns mehr. Was war die Wasser? Es sieht so aus. Das will ich selbst mal nicht machen. Ich brauche ein dünnes Gericht, um ihn zu rechten. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Das war's wieder.